Seit alles erschaffen und alles entstand, hält Gott, unser Vater, die Welt in der Hand. Er gab uns das Leben und gab uns die Welt, nur mit Gottes Segen sich alles erhält. Es gab eine Zeit davor und dann folgt auch eine nach. Sie ist nur uns Menschen leider nicht als Zeit zugedacht. Die Erde wird sich auch dann noch drehen, da alles verging. Doch das zu erleben ist uns Menschen nicht vorbestimmt. Seit alles erschafft und alles entstand, hält Gott, unser Vater, die Welt in der Hand. Er gab uns das Leben und gab uns die Welt, nur mit Gottes Segen sich alles erhält. Gott schuf nach dem eigenen Bilde sich Mensch als Frau und Mann. Er gab uns den Auftrag, treulich mit die Welt zu bewahren. Doch taten die Menschen schändlich nicht, wozu sie erkoren. So war diese Welt beinahe schon uns Menschen verloren. Seit alles erschaffen und alles entstand, hält Gott, unser Vater, die Welt in der Hand. Er gab uns das Leben und gab uns die Welt, nur mit Gottes Segen sich alles erhält. Gott sandt seinen eingeborenen Sohn zur Erde herab, und Jesus nahm alle Sünden schon durch sein Leid uns ab. Die Welt wurde besser seither nicht, da Gott uns vergab. Doch über die Sünden später richt Gott am jüngsten Tag. Seit alles erschaffen und alles entstand, hält Gott, unser Vater, die Welt in der Hand. Er gab uns das Leben und gab uns die Welt, nur mit Gottes Segen sich alles erhält, sich alles erhält, sich alles erhält, sich alles erhält, sich alles erhält.